Transparenz für die Ohren. Aufzeichnung läuft. Dann machen wir ganz einfach Folgendes. Herzlich willkommen zur Montags-Mumble-Runde des Fuß. Ich habe leider keine Ahnung, die wievielte es ist. Gibt es für heute ein Pad? Falls ja, möge es jemand in den Chat posten. Wenn nicht, schaffen wir das auch ohne. Ja, wir machen das üblicherweise ja so, dass wir kurz erzählen, was wir so getrieben haben die letzten Tage. Mein Wochenende war in Weimar. Wir hatten dort das Bundespressetreffen. Der Sinn dieses Treffens ist regelmäßig die Zusammenarbeit der in der Pressearbeit aktiven Piraten auf Bundesebene und in den Ländern ein bisschen zu verbessern. Das ist auch diesmal gelungen. Es gab so die üblichen Diskussionen, wo es ein bisschen hakt, was man besser machen kann, was gut läuft. Es gab interessante Vorträge. Ich konnte leider nicht alle hören, weil zwischendurch immer wieder mal irgendwie ein Gespräch nebenbei war. Insgesamt war es eine gelungene Veranstaltung. Mein Dank explizit an Olaf und seine Mitstreiter, die ihm dabei geholfen haben, das so vorzubereiten und durchzuführen, wie es gelaufen war. Ich habe dummerweise eine Location ausgewählt und das habe ich selber gemacht. Das heißt, da kann ich auch niemanden die Schulter für in die Schuhe schieben, bei dem der Tagungsraum für 40 Leute tatsächlich etwas klein ist. Also es war noch beengter, als es bei Piratenveranstaltungen oft sonst der Fall ist. Aber insgesamt ist es eine coole Location, eine coole ein cooler Veranstaltungsort. Wir haben am Samstagabend draußen gegrillt, auch sowas gehört dazu. Es hat irgendwie mehr Flair als der Innenhof in Kassel. Also nicht die schlechteste Lokalität. Wie gesagt, insgesamt war es eine gelungene Veranstaltung, hat Spaß gemacht und demzufolge werde ich überlegen, ob wir das nächste Mal vielleicht wieder dort machen. Ja, damit bin ich mit dem, was die letzten Tage so wichtig war, glaube ich, durch. Gibt es Vorstandskollegen, die was dazu sagen möchten, eigene Beiträge haben? Also ich kann gerne was dazu sagen, auch wenn ich nicht wirklich was zu sagen habe. Ich war letzte Woche im Urlaub, seit heute offiziell wieder da, wieder Piratengedöns am Machen und habe heute auch schon eifrig telefoniert und gemacht und getan. Es freut mich zu hören, dass Weimar gut verlaufen ist und mit produktiven Dingen, von denen ich bestimmt bald hören werde. Ich bin sehr gespannt. Okay, Marc, Michael? Ja, ich habe dafür gesorgt, dass der KV München Daten hat zum Akkreditieren, aber ansonsten nichts wirklich Nennenswertes. Ja, bei mir ist es ja quasi durch den Werbeblock vorhin schon deutlich geworden, was mich gerade im Moment umtreibt, also insbesondere Wahlkampf in Bremerhaven und Bremen. Und dann hat auch der Bundesparteitag schon wieder so ein bisschen Zeit gekostet, die ich eigentlich im Moment nicht habe. Aber wat mut dat mut. Okay. Tja, liebe Leute, dann seid ihr jetzt dran. Wer Fragen hat, möge losschießen. Ich möchte mal den letzten Satz zitieren hier von der Veröffentlichung Piratenpartei.de mit dem Thema Pressetagung. Da steht, oder Teil des letzten Satzes, da steht, möglicherweise bist du einer neuen Struktur und einem neuen Selbstverständnis. Wir sind ein Team. Dieser Ball liegt nur am Bundesvorstand. Habt ihr denn schon einen Plan, wie man das am besten erledigt? Ja. Okay, also es gibt tatsächlich ja die Überlegung, da so ein paar kleine Korrekturen in der Organisation vorzunehmen. Wir haben in den letzten Monaten immer wieder mal gesehen, dass Kommunikation ein bisschen versandet und zerfasert, weil wir relativ viele Listen in dem Bereich haben. Wir werden mal gucken, ob man das reduzieren kann. Ja, ansonsten auch schauen, wo da die Strukturen im Augenblick ein bisschen ungeschickt aufgestellt sind oder ungeschickt sind, um es einfach ein bisschen zu vereinfachen. Okay, also mir ist direkt aufgefallen, ist es nach dem Treffen, dass jemand, der nicht gerade auch sehr, also teilweise auch umstritten ist, sehr aktiv wieder geworden ist, gefällt mir persönlich. Hat das einen direkten Zusammenhang? Naja, er war dort, möglicherweise hat es ihm gut getan. Danke. Jo, weitere Fragen? Ihr müsst schon Fragen stellen, weil wenn ihr nicht mit uns redet, dann schweigen wir hier noch ein paar Minuten und dann, ja, bis Feierabend. Genau, dann zählen wir bis drei und... Na komm, traut euch. Oder sollen wir die Aufzeichnung aufmachen? Wollt ihr lieber für die Nachwelt nicht erhalten diskutieren? Hat jemand von euch den Datenschutz Berlin Jahresbericht gelesen? Ja. Okay, Michael, von dir habe ich es angenommen, weil du hast den Link gepostet. Sonst noch jemand? Nein. Ich meinte jetzt nicht nur mein Vorstand. Also für diejenigen, die nicht den gesamten Bericht lesen wollen, was man natürlich auch tun kann, wenn man sehr viel Zeit hat, die mögen mal ab Seite 88 lesen. Das ist die Geschichte, ihr werdet es zum großen Teil schon mitbekommen haben, dass wir da bei dem Jobcenter List nicht so ganz glücklich agiert haben. Und wir sind da aber mit, sagen wir mal so halbwegs noch gut aus der Sache rausgekommen. Also wir werden da zwar kritisiert, aber es ist nicht so vernichtend, dass wir uns da im Bereich Datenschutz nicht mehr sehen lassen können. Und wenn sich der eine oder andere gefragt hat, warum wir das gleich offline genommen haben und ob wir da nicht vielleicht überreagiert haben, der möge das dann noch einmal lesen und sich überlegen, wie wohl der Datenschutzbeauftragte über die Piratenpartei schreiben würde, wenn wir dort auf Konfrontation gegangen wären. Ihr habt doch bestimmt spontan einen Link zur Hand. Der lag gerade im Chat. Oh, Verzeihung. Hast du ihn gesehen? Ja. Okay. So, wenn wir schon bei diesem Thema sind, dann gleich noch den aktuellen Status. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir dieses Projekt nochmal von ganz von vorne und komplett neu aufsetzen, auch so mit Vorabkontrolle des Datenschutzbeauftragten und so weiter. Da wurden beim ersten Aufsatz dieses Projektes dann doch Dinge sehr lässig gehandhabt und nachdem wir jetzt da sicher unter sehr strenger Beobachtung stehen, machen wir es diesmal ganz gründlich und sauber und wir dürfen im Prinzip veröffentlichen, aber nur die Daten, die wir nach Informationsfreiheitsgesetz abgefragt haben und exakt das werden wir tun und halt auch sicherstellen, dass keine anderen Daten da reinkommen und veröffentlicht werden. Also von daher bitte ich noch um etwas Geduld, bis das dann wirklich wieder öffentlich ist. Wir werden es aber auf jeden Fall machen. Fragen? Darf ich eine Frage stellen? Tue ich das mal. Am Wochenende kam heraus, dass de Maizière ja im Prinzip wesentlich von der NSA Spionage und dem BND Zuläufertum da hatte. Es gibt keine Meldung dazu von uns. Kommt da noch was? Werden wir irgendwie zum Beispiel den Rücktritt von dem Maizière fordern? Naja, von Rücktrittsforderungen halte ich relativ wenig. Vor allen Dingen hatten wir erst letzte Woche eine. Aber tatsächlich ist da noch was in Arbeit. Sogar eine ganze Menge. Also das Thema ist bei uns noch nicht abgehakt. Ja, dann warte ich mal. Okay, tut mir leid, ich würde gern ungern mehr an der Stelle jetzt hier sagen, nachdem es aufgezeichnet und veröffentlicht wird. Soll ich das ändern? Nö, lass mal. Ja, gibt's weitere Fragen? Chris? Christoph, hast du ein technisches Problem? Dann nehmen wir erstmal den Schärfer. Ja, hallo. Und zwar auch wegen der NSA oder BND-Affäre. Meiner Meinung nach ist das Problem ja vielleicht auch zu sehen, dass der BND im Endeffekt in diese USA-Strategie eingebunden ist, teilweise wie die NATO. Das heißt, der BND wird ja eher irgendwie als Filiale des amerikanischen Geheimdienstes geführt. Und im Endeffekt liegt das Hauptproblem daran, dass die USA teilweise ihre Verbündeten nicht wie souveräne Staaten sehen, sondern eher wie Vasallen. Das Problem, was ich sehe, ist, dass natürlich vieles auch bei unseren Beschlüssen sich mit dieser Souveränitätsfrage beißt. Aber ich bin schon der Meinung, dass dieses Gebaren von den USA wirklich nur dann entgegengetreten werden kann, wenn wir weiter endlich fordern, dass Deutschland wieder souveräner wird und man sich sowas einfach nicht gefallen lassen darf. Allerdings sind viele programmatische Dinge, die wir in der Vergangenheit beschlossen haben, haben scheinbar aus meiner Sicht gewisse Probleme mit diesem Souveränitätsgedanken. Wie siehst du das? Du meinst Dinge, die wir als Piraten beschlossen haben? Ja, zum Beispiel Außenpolitik. Im Endeffekt wurde beschlossen, es gibt keine Staaten und Staaten haben keine Interessen. Also wir wollen ja scheinbar für alle Menschen auf der Welt Außenpolitik machen. Bochum 2012 wurde so ein komischer. Ja, gut, da müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Das Problem ist halt nur, dass die Piratenpartei sich natürlich schwer tut, wenn es jetzt um das Denken in nationalstaatlichen Kategorien geht. Allerdings würde das bei so einem Fall uns aus meiner Sicht dann doch eher helfen. Und ich bin der Meinung, man muss einfach mal erstmal die Existenz des Faktischen betrachten. Und zurzeit wird Deutschland von den USA in solchen Sachen nicht wie ein gleichwertiger Verbündeter oder Partner betrachtet, sondern eher wie ein Vasall. Und dann, finde ich, muss man mal wieder mit der Souveränitätskeule herkommen und sagen, sowas dürfen wir uns als Deutschland einfach nicht gefallen lassen. Ich fände das jetzt schon aber mal interessant, auf welchen Beschluss du anspielst. Kannst du da irgendwie einen Link mal, damit wir alle vom selben sprechen? Ich kann mal nachschauen. Das wäre großartig. Okay, wie ein Schäfer nachsieht, über welchen Beschluss wir diskutieren, gibt es andere Fragen? Aber Jupp, wirst du das später rausschneiden, wenn hier minutenlanges Schweigen herrscht? Ja, das macht immer ganz automatisch. Das ist ein Klick für mich. Okay, das heißt, ich mache dir die Arbeit unnötig schwer, wenn ich zwischendurch immer wieder mal irgendwas sag. Nö, das hört sich nur hinterher in der Aufnahme beschissen an. Okay, dann schweige ich jetzt auch. Leute, wenn ihr mit uns reden wollt, kommt hoch, plaudert. Geht's euch gut? Wie ist das Wertebefinden? Traumhaft. Das war mir klar, dass du das als Urlauber sagst. War das mit Aram? Das habe ich akustisch nicht verstanden. Dann war mir klar, dass du als frische Urlauberin sagst, was mit dem anderen ist. Okay. Jo, keine akuten zu bemängelnden Befindlichkeiten. Das ist doch schon mal schön. Zurück zu dem, was Schäfer vorhin gemeint hat. Also wir haben tatsächlich in Bochum seinerzeit einen Antragstext gehabt, wo ihm stand, als Teil einer transnationalen politischen Bewegung, deren Kommunikationsraum keine staatlichen Grenzen kennt, sehen wir uns in einer besonderen Verantwortung, den Bestand der europäischen Idee sicherzustellen. Ziel ist es, sie unter Einbeziehung der historisch gewachsenen kulturellen Unterschiede innerhalb Europas fortzuentwickeln. Dabei sehen wir unsere europäischen Nachbarn als Mitglied einer Familie. Europapolitik ist keine Außenpolitik. Also ja, wir haben uns tatsächlich für ein gemeinsames, grenzenloses Europa stark gemacht und genau die Position verteilen, die möglichst ihre eigenen Freunde um ihr eigenes Dorf sehen wollen. Wir Geheimdienste haben, die innerhalb von Staaten agieren und dabei eigentlich den Auftrag hätten, ihre eigenen Staatsbürger vor Übergriffen durch andere Geheimdienste zu schützen und es, wie wir inzwischen ja wissen, beim BND genau das Gegenteil ist, nämlich dass sie Informationen, die sie über uns sammeln, praktisch ungefiltert oder rudimentär fehlgefiltert an den NSA weitergeben. Und damit eigentlich einen Verrat, oder nicht nur eigentlich, und damit Verrat an der eigenen Bevölkerung begehen. Das ist das, was die Situation im Augenblick darstellt. Und das ist in meinen Augen ziemlich absurd. Was aber noch viel absurder ist, ist die Tatsache, dass wir jetzt Mitglieder der Bundesregierung haben, die sich empört zeigen darüber, dass der Bundesnachrichtendienst Informationen an die NSA liefert, gleichzeitig aber in der Bundesregierung dafür sorgen, dass die Arbeit des NSA-Untersuchungsausschusses, der ja genau solche Vorkommnisse aufklären sollte, möglichst kompliziert macht. Also da ist schon so eine gewisse Schizophrenie im Handeln der Regierungsmitglieder unserer derzeitigen Bundesregierung zu erkennen. Und das irritiert mich zutiefst. Ach so, ich wollte noch sagen, ich habe jetzt gerade einen Link gefunden zu Grundsatzprogramm Außenpolitik. Ich habe das gerade mal reingepostet. Und da steht im ersten Absatz, Piraten denken und handeln global. Wir formulieren nicht die Interessen Deutschlands oder Europas, sondern eine Außenpolitik, welche die Bedürfnisse aller Menschen im Blick hat. Das wollte ich vielleicht damit zum Ausdruck bringen, dass, als ich sagte, dass wir im Endeffekt die Souveränität oder die Außenpolitik überhaupt als Beziehung zwischen Nationalstaaten sehen. Und da der Meinung rund dieses Beschlusses ist es sehr schwierig, wenn wir dann ankommen und sagen, dass bitte doch die Souveränität unseres Landes gewahrt bleiben sollte. Ist aber steht oben drüber, diese Internetseite ist keine offizielle Seite der Piratenpartei Deutschland. Ja, nee, gut, das ist mir nur auf die Schnelle habe ich das gefunden. Ja. Aber ich meine schon, dass wirklich sowas in Bochum vor 3 Jahren so beschlossen wurde. Ja, also sinngemäß haben wir tatsächlich in Bochum sowas Ähnliches gesagt, nämlich, dass wir in Europa ohne Grenzen wollen. Ja, da sind jetzt wieder andere, oder? Ja. Gibt's noch Fragen? Guten Abend, dann stelle ich mal eine. Die Deutsche Bank will die DHL ja abstoßen. Sekor, erzähl mal was dafür, wie du das siehst. Ja, ich habe heute überlegt, ob ich dazu schreiben soll. Zumindest ein Tweet wäre es fast wert gewesen, wenn die Deutsche Bank dann ihren letzten Privatkunden dann endgültig abgestoßen oder verkauft hat, wird sie wahrscheinlich höllisch aufpassen, dass sie nicht in die Kategorie organisiertes Verbrechen fällt mit dem Geschäft, was sie sonst noch treibt. Aber nachdem ich jetzt nicht unbedingt Lust hatte, mich mit der Deutschen Bank anzulegen, habe ich es gelassen. Aber ich bin schon skeptisch, ob das Geschäft, das die Deutsche Bank und ja im Prinzip alle großen Banken da im Augenblick mehr forcieren als das eigentliche Business einer Bank, nämlich Gelder gegen Zinsen einzusammeln und gegen Zinsen zu verleihen, dauerhaft vernünftig sie ist. Aber wird sich zeigen. Ich bin kein Banker, von daher sehe ich das relativ leidenschaftslos. Also Ein bisschen Nachtrag vielleicht noch, Eddie. Ein bisschen grob ist es, dass solche Managemententscheidungen meistens halt unglaublich viele Arbeitsplätze und damit halt unglaublich viele Familien betreffen. Und die sind aber nur so, ja, wie Männchen bei Mensch ärgere dich nicht, die man halt weiterschiebt, wenn man sie nicht mehr braucht. Dann habe ich noch eine zweite Frage. Wäre es nicht schlau, wenn man wieder die ganze Postbank wieder in den Staatsschoß zurückbringen würde? Weil ich habe immer den Eindruck, die Postbank ist ja damals von der Deutschen Bank gekauft worden, wo gerade die Bankenkrise war und so konnten, also das ist jetzt, ich bin aber jetzt nicht wirklich der kompetente Ansprechpartner, dass die dann die Deutsche Bank vermeiden konnte, dass sie unter den Rettungsschirm mussten. Und wenn das jetzt stimmen sollte, dann habe ich immer den Eindruck, so Zweck erfüllt und jetzt wird mal wieder zurückgegeben. Aber mich ärgert immer so ein bisschen privat, dass dann immer so ein Trümmerhaufen zurückbleibt. Deswegen, ich fände es gut, oder wie siehst du das? Was kann man denn da mal so in Zukunft unternehmen, dass das nicht immer das auf das gleiche Muster hinausläuft? Also ob die Deutsche Bank tatsächlich die Postbank gekauft hat oder übernommen hat, um auf die Art und Weise da einen Vorteil zu kriegen, weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, die Postbank wieder unter staatliche Obhut zurückzunehmen. Das Ding ist mal verkauft. Bei der Post und bei der Telekom mag es anders sein, bei der Postbank weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Müsste ich mich erst intensiver damit beschäftigen, um eine vernünftige Meinung dazu zu haben. Alles, was ich jetzt sage, ist aus dem Bauch heraus und nach Gefühl und hat mit Politik nichts zu tun. Ja, danke dir. Ich denke auch, wir sind ja nicht gegen den Markt und gegen die Wirtschaft. Und eine staatliche Infrastruktur quasi ist halt in den Bereichen meines Erachtens sinnvoll, wo es quasi eine Monopolstellung gibt oder wo es der Daseinsvorsorge dient. Und bei den Banken ist es ja so, dass es zum Beispiel auch noch die staatlichen Sparkassen gibt oder Genossenschaftsbanken, die da weitgehend nicht von Konzerninteressen geleitet sind und man deswegen als Bankkunde da durchaus noch eine Auswahl hat und es daher, glaube ich, jetzt wenig gerechtfertigt wäre, da jetzt irgendwie jetzt in ein legitimes Geschäftsmodell einzugreifen. Wenn es natürlich dann dazu ausartet, ja, dass also ein grenzenloser ungezügelter Kapitalmarkt, im Prinzip dann ganze Staaten in Ruin treibt und so weiter. Das kann natürlich nicht sein, das ist ganz klar. Okay, weitere Fragen? Wahrscheinlich der Fall. Es ist 21.30 Uhr. Dann würde ich Folgendes vorschlagen. Wir beenden das Treffen für heute und sehen uns nächste Woche Montag um 21 Uhr wieder hier und stehen dann für weitere Fragen zur Verfügung. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, bedanke mich für die Teilnahme, für das Interesse und gehabt euch wohl. Von mir auch einen schönen Abend. Ade miteinander. Tschüss, macht's gut. Ciao. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.